Abschnitt 26 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 26. Die Vorkommnisse in der Fürsorgeanstalt Mielchen, Teil 2. Ansiedler Fletemeier aus Mielchen bekundete, auch in der Bevölkerung sei bekannt gewesen, dass Breithaupt mit Peitschenhieben und Arrest die Jungen zu hart strafte. Von einer besonderen Voreingenommenheit der Polen gegen Breithaupt wisse er nichts, wenn es auch richtig sei, dass die Polen nicht gut auf die Deutschen zu sprechen seien. In der Voruntersuchung habe er Zeuge gesagt, Breithaupt sei ihm sehr heftig vorgekommen, wie ein Barbar. Einmal habe er gesehen, wie Breithaupt einen Jungen mit der Faust auf den Kopf schlug. Da habe er Zeuge gerufen, »Gnade, Gnade!« Breithaupt aber habe geantwortet, »Ach was, Gnade!« Das war im September 1910. Breithaupt bemerkte zu jenem Vorfall, es handle sich um den Zögling Fisan, den er damals wegen dummer Redensarten wohl mit der Faust geschlagen habe. Zu Fletemeier habe er nur gesagt, er solle seine Nase nicht hineinstecken. Auf eine Frage des Justizrats Wronker bemerkte der Zeuge, er habe Breithaupt mit den Jungen der Anstalt auch mal am Sonntag einen Ausflug machen sehen. Auf eine Frage des Rechtsanwalts Ilch bekundete der Zeuge, dass nach Aufdeckung der Mielchener Zustände er und andere Mielchener dem Breithauptschen Anstaltsgottesdienst ferngeblieben seien, doch sei das nicht auf Anstiften des Lehrers Wendler geschehen. Oberförster Redlich, Mitglied des Aufsichtsrats der GmbH Fürsorgestift Mielchen, hatte wohl Gerüchte über Vorkommnisse in der Anstalt Mielchen vernommen, ihnen aber nicht geglaubt, bis die Zeitungsmeldung kam. Nachher habe Breithaupt ihm gesagt, er habe geglaubt, der Stadt Berlin einen Gefallen zu tun, wenn er ihre Zöglinge nicht entfliehen lasse und ihr Kosten erspare. Bauunternehmer Göldner war bei dem Bau der Anstalt tätig. Zöglinge haben ihm gesagt, es gefalle ihnen trotz der Schläge in Mielchen besser als in Lichtenberg. Breithaupt habe ihm geklagt, dass die Jungen so schwer zu behandeln seien, auch habe er gebeten, die Arbeiter möchten sich nicht hineinmengen. Maurer Polier-Wittig habe sich über Misshandlungen aufgeregt, doch der übertreibe sehr. Wittig und auch Lehrer Wendler seien dem Pastor feindlich gesinnt gewesen. Auch dem Pastor Voigt, einem Mitglied des Aufsichtsrats der Anstalt Neuzedlitz, war nichts über Misshandlungen in Mielchen zu Ohren gekommen. Bei Besuchen hatte er den Eindruck, dass Breithaupt nicht despotisch war. Das Verhältnis zu den Zöglingen war nett und einer redete Breithaupt mal »mein Junge« an. Maurermeister Gerhard aus Gnesen, der Bauarbeiten für die Anstalt übernommen hatte, führte alles auf einen Racheakt des Poliers Wittig zurück, über den Breithaupt Klage geführt habe, sowie auf die Intrigen des mit Wittig verbündeten Lehrers Wendler. Der Vorsitzende sagte ihm, es seien ja tatsächlich vorgekommene Misshandlungen festgestellt, zum Beispiel 100 Peitschenhiebe für einen Einbruchsdiebstahl. Der Zeuge bemerkte, ihm sei davon nichts bekannt gewesen. Er habe nur fürchterliches Geschrei manchmal gehört. Mit Breithaupt hatte er oft und eingehend über seine Erziehungsmethode gesprochen. Dabei habe Breithaupt Strenge für nötig gehalten und gesagt, mit Prügeln habe ich in einer früheren Anstalt sehr gute Erfolge gehabt. Angeklagter Breithaupt, ich entsinne mich dessen nicht. Vorsitzender, in kritischen Fällen kommen Sie immer mit der Erwiderung, ich entsinne mich nicht. Breithaupt hat gegenüber dem Zeugen geklagt, Berlin schicke ihm den Auswurf der Menschheit, sogar Halbidioten. Polizeikommissar Schnee-Witkowo hat nichts Ungehöriges erfahren. Von diesem Polizeikommissar hatte Breithaupt die große Kette entliehen. Der Vorsitzende meinte, das müsste dann schon ein schwerer Mörder gewesen sein. Angeklagter Brosinski fragte, ob Zeuge sich erinnert, dass er einmal den Zögling Schwarzenberg nach einer Abstrafung zu sehen bekam und diese nicht für zu stark hielt. Der Zeuge erinnerte sich nicht. Regierungsbaumeister Drescher bekundete, Er war in Mielchen überrascht, wie wenig zuchthausmäßig die Anstalt und die ganze Behandlung war. Vorsitzender: Gingen Sie davon aus, die Behandlung von Fürsorgezöglingen müsse zuchthausmäßig sein? Zeuge: Das nicht. Aber körperliche Misshandlungen sah ich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass Breithaupt an seine Aufgabe mit großer Begeisterung heranging. Ingenieur Heinschke, der als Beauftragter der Deutschen Lagerhausgesellschaft in der Anstalt Mielchen Bauarbeiten ausführte, hat die Jungen sehr vergnügt gefunden. Polier Wittig und Monteur Fleischer seien dem Pastor feindlich gesinnt gewesen. Letzterer habe ihm auch mal mit einem Verwandten in Berlin gedroht, der bei der Sozialdemokratie eine führende Stellung habe und dem er alles mitteilen werde. Vorsitzender: Lassen wir die parteipolitischen Erörterungen aus dem Spiel. Die Erörterung der Einzelfälle begann mit dem Fall Auders, an dem die Angeklagten Breithaupt und Engels beteiligt waren. Der Schneiderlehrling Auders hatte bei seiner Einlieferung am 4. Mai 1909 im Stiefel einen Brief für einen anderen Zögling mitgebracht und entfloh dann. Nach seiner Wiederergreifung ließ Breithaupt ihm durch Engels 50 Peitschenhiebe geben. Einige Zeit später soll Auders zu einem bei dem Umbau der Anstalt beschäftigten Maurer gesagt haben: »Lassen Sie nur erst die Kessen Jungens aus Berlin kommen, dann spielen wir die Herren und hauen den Meistern die Jacke voll.« Die Frau des Aufsehers Wrobel, die das angeblich gehört hat, hinterbrachte es dem Pastor, und der verordnete die üblichen Hiebe. »Wie viel waren es?« fragte der Vorsitzende. »Es werden wohl 50 gewesen sein«, meinte Engels. Breithaupt musste dem Gericht vormachen, wie er mit der Peitsche geschlagen habe. Er bemerkte dazu: »Mit aller Wucht, aber nicht mit voller Körperkraft.« Der Vorsitzende stellte fest, dass Auders früher an Kniegelenktuberkulose gelitten und daher ein verkürztes Bein habe. Als erster Zeuge unter den geladenen Fürsorgezöglingen hinkte Auders in den Saal. Der jetzt 19-jährige junge Mann, den der Vorsitzende nochmals eindringlich zur Wahrheit ermahnte, bekundete: Er sei sogleich in der ersten Nacht mit Zögling Graske aus Mielchen entflohen, weil Graske ihm gesagt habe: »Hier gibt's Keile.« Schon in Gnesen habe er sich freiwillig auf der Polizei gestellt. Nach seiner Wiedereinlieferung in Mielchen habe Breithaupt ihm durch Engels 50 Hiebe geben lassen. Wrobel habe ihm das Hemd höher ziehen müssen, Breithaupt habe die Uhr gehalten, Engels habe geschlagen und sich alle Mühe gegeben, tüchtig zu schlagen, er selber habe die Schläge zählen müssen. Es habe sehr weh getan, so dass es schien, einzelne Stellen seien wundgeschlagen worden. Etwa 3 Wochen später sei er von einem polnischen Arbeiter gefragt worden, ob er Keile gekriegt habe. Da habe er erklärt, wenn erst andere Jungen kämen, die sich nicht schlagen ließen, werde es hier anders werden. Von Kessenjungen, von Herrenspielen und den Meistern die Jacke vollhauen habe er nicht gesprochen. Bald darauf habe Breithaupt, der wohl gelauscht haben müsse, ihn am Kragen gepackt und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er habe ihn zum Herrenhaus geführt, vor dessen Tür Schwester Olga mit Gutsinspektor Barth stand und im Hause ihm erst einen Hieb über den Kopf und dann mit der Peitsche oder dem Stock 50 und mehr Schläge übers Gesäß gegeben. Als er Auders im August über die erduldeten Misshandlungen vernommen wurde, sagte er dem Pastor Matthies nichts von dieser zweiten Abstrafung, weil bei der Vernehmung Breithaupt zugegen gewesen sei. Erst später machte er in Lichtenberg genaue Angaben darüber. Nach der Bestrafung sei er um die Frühstückszeit in den Kartoffelkeller gesperrt worden, in dem er ohne Nahrung bis zum Abend habe bleiben müssen. Abends sei er nach der Station gebracht worden und nun habe Breithaupt ihn nochmals geschlagen, diesmal mit dem Weichselstock, dann mit der Reitpeitsche. 50 Hiebe oder mehr seien es im Ganzen gewesen. Vorsitzender: Warum haben Sie hiervon bisher nichts gesagt? Zeuge: Ich wollte immer noch nicht so schlecht handeln. Ich wollte die Sache verheimlichen. Ich dachte ja nicht, dass ein so großer Prozess daraus werden würde. Breithaupt und Engels erklärten, dass sie von dieser Bestrafung nichts wissen. Auders hielt seine Angaben aufrecht. Im Übrigen erklärte er, dass Breithaupt sonst immer gut zu ihm gewesen sei, nur gestraft habe er sehr streng. Breithaupt habe auch Ausflüge mit seinen Zöglingen unternommen und dabei alles mitgemacht. Über seinen Beinschaden bekundete Zeuge, dass er ihn seit seinem 9. Jahre habe. Er sei durch Kniewasser nach einem Sprung entstanden und er habe deshalb 2 Jahre im Krankenhaus zubringen müssen. Dem Pastor Breithaupt habe er das sogleich am Tage seiner Einlieferung nach Mielchen gesagt. Auf die Frage des Vorsitzenden, wie oft er entflohen sei, antwortete Auders, beim 2. Mal sei er nach Berlin gelangt. Doch habe dann ein Herr vom Vorwärts, der zu seinen Eltern gekommen sei, ihn gesehen und ihm geraten, sich lieber wieder der Waisenverwaltung zu stellen. Das habe er getan. Zögling Rietz schilderte eine Misshandlung von Auders, bei der er, Zeuge, 71 Hiebe gezählt habe. Die Schwester Olga, jetzt Frau Schrader, geborene Redwanz, die in Mielchen dem Wirtschaftsbetrieb vorstand, konnte sich an nichts mehr erinnern. Sie meinte zunächst nicht dabei gewesen zu sein, wenn geprügelt wurde. Erst auf Vorhalten fiel ihr ein, dass sie wenigstens 2-mal dabei war. Aber gekümmert habe sie sich um nichts, nur schreien habe sie die Jungen gehört. Gesehen habe sie weder, wie Auders durch Breithaupt ins Herrenhaus geführt wurde, noch einen anderen Fall, bei dem der Zögling Maute an einem Baum gebunden und geschlagen worden sein soll. Der Vorsitzende mahnte, sie dürfen unter keinen Umständen mit der Wahrheit zurückhalten. Schonung gibt es hier nicht. Haben Sie nun noch etwas mitzuteilen? Zeugin, die Zöglinge haben eine Sparbüchse mit Geld gestohlen. Ich nehme wenigstens an, dass es Zöglinge waren. Dem Verteidiger Justizrat Friedmann bestätigte die Zeugin noch, dass Breithaupt selber bedauert habe, streng sein zu müssen. Vernommen wurde noch ein Maurer Ibrand, der in der Anstalt Mielchen an den Umbauten gearbeitet hatte. Er hörte und sah schlagen, und auch andere erzählten ihm, dass dort viel und kräftig geschlagen werde. Von Polen sei gesagt worden, wenn das einer ihrer Leute wäre, so würden sie dagegen vorgehen. Einmal habe er gesehen, wie ein Junge vor einem Speicher sich sogleich über das Treppengeländer legen musste und von Breithaupt 20 bis 25 Hiebe mit dem Handstock bekam. Breithaupt bemerkte, das sei Ehrlich gewesen, der sich an Drenzke vergriffen hatte. Dafür habe er ihn auf frischer Tat gestraft, 20 bis 25 Hiebe, das könne stimmen. Es gelangte alsdann der Fall des Zöglings Graske zur Verhandlung. Breithaupt bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, Graske war ein gefährlicher Bursche. Er war bereits wegen Erpressung und widernatürlicher Unzucht bestraft. Er ist eines Tages mit dem Zögling Auders nach Berlin entwichen und hat dort in homosexuellen Kreisen verkehrt. Er hatte sich ganz besonders in Berlin in derartigen Cafés aufgehalten und dort Herrenbekanntschaften gemacht. Als er nach 4 Wochen zurückgebracht wurde, er kam in feiner Kleidung, habe ich befohlen, ihm 50 Hiebe zu versetzen. Vorsitzender. Graske behauptet, es seien ihm während der Züchtigung Fußfesseln angelegt worden. Breithaupt. Ich bin bei der Züchtigung nicht dabei gewesen. Ich halte das aber für ausgeschlossen, da die Zöglinge niemals in gefesseltem Zustande Prügel bekamen. Vorsitzender. Graske soll alsdann mit einer Kette an die Wand geschlossen worden sein. Breithaupt, auch das ist falsch. Es wurde hierauf der 20-jährige Fürsorgezögling Ernst Graske, der wegen Diebstahls eine längere Gefängnisstrafe verbüßte, als Zeuge vorgeführt. Er bekundete, er sei im Mai 1909 von Lichtenberg nach Mielchen gekommen. Das Essen war recht gut, nur die Behandlung, ganz besonders von Seiten des Pastors Breithaupt und des Inspektors Engel, war sehr schroff. Eines Tages habe ihm der Zögling Auders, den er von Lichtenberg aus kannte, einen Brief überbracht. In diesem wurde ihm mitgeteilt, dass, wenn er ausrücken wolle, er bei einer Frau Schmidt in Berlin Unterkommen finden könne. Er sei deshalb am folgenden Morgen mit Auders zusammen ausgerissen. Als er nach Mielchen zurückgebracht wurde, habe ihm zunächst Pastor Breithaupt einige Faustschläge ins Gesicht versetzt. Alsdann musste er alles bis auf Hemd und Hose ablegen, es wurden ihm an beiden Beinen Fesseln angelegt und darauf habe er von Engel 50 wuchtige Schläge mit einer Reitpeitsche erhalten. Er habe laut geschrien. Vorsitzender, haben Sie noch heute wunde Stellen? Zeuge, jawohl, ich habe tiefe Narben. Ich wurde alsdann von Meister Wrobel in die Arrestzelle gesperrt und mit einer eisernen Kette, die an einem Ring in der Mauer befestigt war, angeschlossen. Außerdem blieben die Fußketten an beiden Beinen. Vorsitzender: Konnten Sie sich hinlegen? Zeuge: Nein, das angeschlossene Bein konnte ich nicht ganz bis zum Erdboden herunterbekommen. Ich war infolgedessen genötigt, mich auf einen Wassereimer zu setzen und habe so in sitzender Stellung geschlafen. Während der ganzen 12 Tage habe ich nur morgens, mittags und abends je ein Stück Brot und je 1 Liter Wasser bekommen. Vorsitzender: Haben Sie erhebliche Folgen von der Züchtigung davongetragen? Zeuge: Nein, aber ich habe noch heute sehr oft Reißen, weil ich in Milchin auf den Feldern vielfach stundenlang im nassen Schlamm arbeiten musste. Ich gehörte zur Strafkolonne. Nach der 2. Züchtigung wurde ich an die Bettstelle angeschlossen. 6 Wochen lang habe ich Tag und Nacht die Fußfesseln tragen müssen. Angeklagter Breithaupt bestritt, dass Graske an die Wand gefesselt worden sei. Angeklagter Wrobel gab als möglich zu, den Angeklagten an die Wand gekettet zu haben. Wenn dies geschehen, dann habe dies unbedingt Breithaupt angeordnet. Graske zeigte alsdann auf Auffordern des Vorsitzenden mit Hilfe der Ketten, die auf dem Gerichtstisch lagen, wie er gefesselt worden sei. Der frühere Leiter der Lichtenberger Anstalt Buth und Lehrer Henschel Lichtenberg bemerkten, es sei kein Anlass vorhanden, an den Worten Graskes zu zweifeln. Gerichtsarzt Medizinalrat Dr. Hoffmann: Die Behandlung des Graske in Verbindung mit der Kostentziehung, der Fesselung und der mangelhaften Möglichkeit der Lagerung während der Nacht sowie das Schlafen mit durchnäßten Hosen bedingen zusammengenommen eine arge Gefährdung der Gesundheit und des Lebens. Er sei lange Zeit Zuchthausarzt gewesen, und zwar zu einer Zeit, als im Zuchthaus noch geprügelt wurde. Es seien im Höchstfalle 15 Hiebe verabreicht worden. 50 Hiebe seien eine geradezu ungeheuerliche Strafe. Der Zeuge Graske bekundete noch auf Befragen, er sei später einmal beim Rauchen ertappt worden. Er habe deshalb 25 Hiebe erhalten und die Fußkette angelegt bekommen. Wegen eines 3. Vergehens habe er nochmals 50 Hiebe erhalten. Es erschien alsdann als Zeuge der ehemalige Fürsorgezögling Schwarzenberg. Er sei in Hamburg bei der Heringsfischerei gewesen und mit einem Schiffe nach Brasilien gefahren. Als er nach Berlin zurückkam, wurde er in die Lichtenberger Anstalt und von dort nach Milchin überführt. Eines Tages sei Pastor Breithaupt überbracht worden, dass er mit anderen Zöglingen ausreißen wolle. Obwohl das nicht wahr war, habe ihn Breithaupt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn in die Station gebracht, wo er 50 Hiebe erhalten sollte. Er habe sich gesträubt mit dem Bemerken, dass er unschuldig sei. Darauf haben sofort 8 Wärter mit Gummiknüppeln auf ihn losgeschlagen. Er habe versucht zu entkommen und habe ein Fenster eingeschlagen, durch das er hinausspringen wollte. Die Wärter haben ihn jedoch mit Gewalt gefesselt, ihn über den Stuhl gelegt, ihm das Hemd heraufgezogen und nun habe er von Inspektor Engels 50 Hiebe auf den Gesäßteil erhalten. Darauf habe Breithaupt gerufen: »Nun ist's genug, jetzt auf die Fußsohlen!« Darauf habe er 30 bis 40 Hiebe auf die Fußsohlen erhalten. Er sei alsdann 3 Tage in die Arrestzelle gesperrt worden. Pastor Breithaupt habe auch später eingesehen, dass er unschuldig war. Vorsitzender: Haben Sie dies nicht dem Herrn Pastor vorher gesagt? Zeuge: Ich suchte mich zu verteidigen. Der Herr Pastor hat mich aber gar nicht angehört, sondern sofort drauf losgeschlagen. Die Angeklagten bestritten, dass der Zeuge während des Prügelns gefesselt worden sei. Sie gaben jedoch zum Teil zu, auf den Zeugen mit Gummiknüppeln eingeschlagen zu haben, da eine Revolte der Zöglinge befürchtet worden sei. Der Zeuge habe nämlich gerufen: »Ein alter Seemann lässt sich doch nicht schlagen, helft mir, Kameraden!« Pastor Breithaupt hatte angeordnet, dass alle Zöglinge der Prozedur beizuwohnen hatten. Der Zeuge blieb mit voller Entschiedenheit bei seiner Bekundung. Der 17-jährige Fürsorgezögling Vollbrecht hatte wegen derselben Sache 50 Peitschenhiebe, die ihm Engels und Wrobel appliziert hatten, auf das Gesäß erhalten. Bald darauf hatte Vollbrecht zu einem Maurer geäußert: Gegen Pastor Breithaupt schwebe ein Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung, er sei deshalb in Witkowo vernommen worden. In Wahrheit war Vollbrecht wegen eines Diebstahls vernommen worden. Der Zeuge bekundete, Breithaupt habe ihn deshalb furchtbar mit der Faust und einem Stock über den Kopf geschlagen. Alsdann habe er 50 Hiebe auf das Gesäß erhalten, es sei ihm die Kette angelegt worden und er sei fast 4 Wochen lang bei Wasser und Brot eingesperrt worden, dass er sich nicht hinlegen konnte. Der angeklagte Riemschneider bemerkte, der Zeuge, der am Abend gebadet wurde, habe infolge der Züchtigung ausgesehen wie ein tätowierter Indianer. Breithaupt bestritt, dass Gaske 12 Tage lang nur Wasser und Brot erhalten habe. Angeklagter Riemschneider: Den Zöglingen wurde mehrfach lange Zeit nur Wasser und Brot gegeben. Oft gab ich dann den Jungen aus Mitleid mein Frühstück, deshalb wurde Pastor Breithaupt sehr aufgebracht gegen mich. Ich sah einmal, wie der Zögling Winkler, der in der Strafkolonne war, Getreide aß. Auf Befragen des Verteidigers, Justizrat Wronker, wer Kostschmälerungen anzuordnen hatte, sagte Riemschneider: Wir konnten niemals selbstständig handeln, sondern immer nur im Auftrage des Pastors Breithaupt. Fürsorgezögling Drenske, ein 16-jähriger skrofulöser Junge, erhielt 50 Peitschenhiebe, weil er mit einem anderen Zögling über Ausreißen gesprochen hatte. Der Fürsorgezögling Clemens hatte Zwiebeln aus dem Beet gerissen, um sie auf die Stullen zu legen. Er hat dafür von Breithaupt 25 Peitschenhiebe erhalten. Darauf wurde er gefragt, ob er wisse, weshalb er geschlagen worden sei. Als er dies verneinte, bekam er von Engels nochmals 25 Peitschenhiebe. Das ganze Gesäß sei ihm infolgedessen geschwollen, er habe furchtbare Schmerzen gehabt. Fürsorgezögling Lenig hat wegen Lügens und Zigarettenrauchens ebenfalls 50 Peitschenhiebe erhalten. Es wurden hierauf noch mehrere Zeugen vernommen, die die Angaben der Zöglinge bestätigten und außerdem bekundeten, sie seien an Händen und Füßen gefesselt von Lichtenberg nach Mielchen transportiert worden. Dies habe auf den Bahnhöfen in Posen und Gnesen große Entrüstung hervorgerufen. Zögling Vollbrecht bekundete noch, er sei zum zweiten Male geschlagen worden, weil er sich zu Maurern ungünstig über Breithaupt geäußert und ihn für einen rohen Patron erklärt hatte. Breithaupt habe ihm mit seinem Stock 20 Hiebe versetzt. Dann habe ihm im Stationshause Engels auf Befehl des Pastors noch 50 Peitschenhiebe auf das Gesäß verabfolgt, die ihn sehr schmerzten. Hierauf sei er in die Arrestzelle gebracht und dort angeschlossen worden, und zwar in der ersten Nacht mit der großen Kette. Bei Tage habe er gearbeitet, und zwar in der Strafkolonne. In dieser Strafkolonne sei er 4 Wochen gewesen und habe die leichtere Fußkette getragen. Während der ganzen 4 Wochen habe er nur Wasser und Brot als Kost erhalten, niemals Fleisch und niemals Suppe, doch habe ihm manchmal der Meister Albrecht, bei dem er arbeitete, etwas Fleisch heimlich zugesteckt. Er sei dann 2 Tage aus der Strafkolonne genommen, nachher aber wieder hineingesteckt worden und habe wieder die Kette tragen müssen. Nachdem die Kommission und Dr. Bernstein in Mielchen gewesen, habe er den 3. Tag immer die richtige Kost erhalten. Vorsitzender: Nach den Akten haben Sie bisher niemals etwas davon gesagt, dass Sie 4 Wochen lang bei Wasser und Brot haben zubringen müssen. Wie ist das zu erklären? Zeuge: Ich bin nicht danach gefragt worden. Vorsitzender: Ist das aber auch wirklich wahr? Überlegen Sie es sich ganz genau, ob Sie sich nicht irren und es sich doch vielleicht um eine wesentlich kürzere Zeit handelt. Zeuge: Ganz genau kann ich es nicht sagen, es mögen aber 3 bis 4 Wochen gewesen sein. Es war noch unter dem Kommando des angeklagten Riemschneider. Vorsitzender: Riemschneider, Sie hören, was der Zeuge sagt. Wie stellen Sie sich zu der Sache? Angeklagter Riemschneider: Wie lange Zeit die Diät bei Wasser und Brot dauerte, weiß ich nicht. Richtig ist, dass bei einzelnen Arrestanten Wasser und Brot angeordnet wurde, doch glaube ich nicht, dass es 4 Wochen gedauert haben kann. Justizrat Wronker wünschte genaue Angaben über die Quantitäten von Brot und Wasser, die täglich verabfolgt sein sollen. Der Zeuge erklärte: Morgens 2 Stullen und 1 Becher Wasser, mittags ebenso und abends ebenso. Justizrat Wronker verwies darauf, dass nach den Wiegelisten der Zeuge in Mielchen an Gewicht zugenommen habe. Das würde doch wohl unmöglich sein, wenn er wirklich 4 Wochen lang nur Wasser und Brot genossen hätte. Nach verschiedenen Vorhalten kam der Zeuge damit heraus, dass er so oft wie möglich Gelegenheit gesucht und gefunden habe, sich heimlich Nahrungsmittel zu beschaffen und sich auf diese Weise satt zu essen. Er blieb aber dabei, dass die offizielle Beköstigung mit Wasser und Brot doch länger als 3 Wochen gedauert habe. Lehrer Henschel gab an, dass Vollbrecht am 26. April 1909 in Lichtenberg 54 Kilogramm wog, im Alter von 16 Jahren. Der Vorsitzende stellte aus den Akten fest, dass Vollbrecht in Milchin im Juni 57 Kilogramm, im Juli 58 Kilogramm gewogen habe. Vollbrecht erklärte diese Zunahme daraus, dass ihm oft heimlich andere Kost zugesteckt worden sei. In Milchin habe er von allen diesen Dingen der Untersuchungskommission nichts gesagt, weil er Furcht gehabt habe. Eine Zeugin aus der polnischen Bevölkerung, Frau Matuszarska aus Milchin, wurde mit Hilfe eines Dolmetschers vernommen. Sie habe gesehen, wie Jungen vom Pastor und auch vom Inspektor geschlagen wurden. Im Besonderen habe sie gesehen, wie der Pastor mit dem Stock zuhieb. Ein früherer Zögling Blechschmidt bekundete, er sei nie geschlagen worden, andere seien übermäßig geschlagen worden, wenn sie sich des Ungehorsams schuldig machten, der meist in Ausrücken bestanden habe. Der frühere Zögling Knopf schilderte eine Bestrafung Drenskes, bei der dieser sich in die Hosen gemacht habe. Drenske erklärte dazu, er habe nicht mehr austreten können, als die Bestrafung vorgenommen wurde. Breithaupt bemerkte, solche Beschmutzungen seien ein paar Mal vorgekommen, er sei aber fest überzeugt, dass das nur geschah, um die Bestrafung zu verhindern. Eine anständige Behandlung hat der frühere Zögling Jahn genossen. Er bekundete, wer bestraft wurde, betrug sich danach. Er habe aber gefunden, dass die Strafen doch ein bisschen zu viel waren. Stadtverordneter Dr. Med. Bernstein: Auch schwer zu behandelnde Zöglinge könne man in offenen Anstalten unterbringen, aber dazu bedürfe es der geeigneten Erzieher und daran habe es in Milchin gefehlt. Nach der Aufdeckung der dortigen Zustände sei er von der Waisenverwaltung nach Milchin entsandt worden. Bei den Verhören gewann er den Eindruck, dass die Jungen im Wesentlichen bei der Wahrheit blieben. Er konnte auch Spuren der Misshandlungen feststellen. Breithaupt, dessen ganze Persönlichkeit unter der Last der Beschuldigungen zusammenzubrechen schien, habe alles Wesentliche zugegeben. Vom Standpunkt des Arztes erkläre er die Strafen von 50 Peitschenhieben für grausam und barbarisch. In der Waisenverwaltung sei allmählich die Meinung durchgedrungen, dass die Prügelstrafe bedenklich sei. Durch Schläge auf das Gesäß werde das geschlechtliche Triebleben angeregt und oft in falsche Bahnen gelenkt. Medizinalrat Dr. Hoffmann: In den Schlägen auf die Fußsohlen sehe er nicht eine lebensgefährdende Behandlung. Er glaube, dass sie nicht sehr schmerzhaft gewesen sein können, da doch die Sohle härter als das Gesäß sei. Auch die Kostschmälerung halte er nicht für gefährlich, wenn sie nicht gerade einem sehr schwächlichen Zögling auferlegt werde. Eine direkte Lebensgefährdung nehme er in keinem der erörterten Fälle an. Die Anklage behauptete weiter, dass der Zögling ehrlich, weil er Fluchtabsichten geäußert hatte, 75 Hiebe erhalten habe. Ehrlich soll zunächst 25 Hiebe von Breithaupt mit dem Spazierstock, alsdann 25 Peitschenhiebe von Engels und darauf 25 Peitschenhiebe von Wrobel erhalten haben. Vorsitzender: Angeklagter Breithaupt, kamen Ihnen denn keine Bedenken, mit dem Spazierstock zu schlagen? Breithaupt: Nein. Ich habe ehrlich, weil er den Zögling Drenske geschlagen hatte, später nochmals mit dem Spazierstock geschlagen, es waren aber höchstens 25 Hiebe. Ein drittes Mal erhielt Ehrlich nach einer Flucht 50 Peitschenhiebe, die Engels und Wrobel verabreichten. Dass Ehrlich im Arrest, der dann über ihn verhängt wurde, 2 Nächte mit auf dem Rücken gefesselten Händen zugebracht habe, bestritt er. Auch den Vorwurf, dass er Ehrlich, nachdem er bei der Arbeit einen Bruch eines Mittelfußknochens erlitten hatte, sogleich habe weiterarbeiten lassen, sei unwahr. Ehrlich selber habe es im Bett nicht aushalten wollen und auf eigenen Wunsch habe Ehrlich erklärt, dem Kalfaktor bei der Arbeit helfen zu wollen. Engels gab die Richtigkeit dieser Ausführungen zu. Fürsorgezögling Ehrlich, der hierauf als Zeuge vernommen wurde, bekundete: In Milchin wäre es ja soweit ganz gut gewesen, wenn nicht die Hiebe gewesen wären. Nach seiner Bestrafung wegen Fluchtabsichten habe er 2 Tage im Arrest nichts zu essen gehabt, weil er das ihm gereichte Brot nicht habe essen können. Während der Nacht habe man ihm mit einer 8 die Hände auf dem Rücken gefesselt, so daß er nicht hätte liegen können, wenn er nicht, die Beine anziehend, die gefesselten Hände unter ihnen hinweg nach vorn gezwängt hätte. Als ihm später ein Fluchtversuch mit Winkler und Karnal zunächst gelungen, sie aber dann wieder ergriffen worden seien, habe Breithaupt sie schon am Bahnhof mit Prügeln empfangen und mit seinem Weichselstock gehauen, so dass er Winkler unter dem Auge traf. Bei einer früheren Züchtigung habe er 50 Hiebe bekommen sollen, habe aber bei 26 falsch gezählt und nun sei von vorn angefangen worden, so dass er 76 Hiebe bekam. Seine Prügelei mit Drenske sei weiter nichts als eine Backpfeife gewesen, für die dann Breithaupt ihn mit dem Weichselstock auf das Gesäß geschlagen habe. Bezüglich des Bruches eines Mittelfußknochens bekundete Ehrlich, Kreisarzt Dr. Böhnke Witkowo habe den Bruch eines Mittelfußknochens, den er erlitten, für nicht schlimm erklärt und einen Verband angelegt. Schon nach 3 bis 4 Tagen habe er Zeuge wieder aufstehen und dem Kalfaktor helfen müssen. Allerdings habe er nicht gesagt, dass er noch Schmerzen hatte. Vorsitzender, warum nicht? Zeuge, weil ich fürchtete, dass ich Hiebe kriegen würde wegen Arbeitsverweigerung. Der Angeklagte Prosinski sei gut zu den Jungen gewesen, er habe ihnen sogar manchmal seine Stulle gegeben. Sachverständiger Dr. Med Bernstein hat den Mielchen bei Ehrlich Narben gefunden, er vermag aber nicht zu sagen, ob die Verletzungen durch Stockhiebe oder durch Peitschenhiebe entstanden seien. Sachverständiger Dr. Steinbrück, der den später nach der Anstalt Warzow bei Stettin überwiesenen Ehrlich dort behandelt hat, hatte gleichfalls noch Narben bemerkt. Er fand vor allem den Bruch des Mittelfußknochens noch ungeheilt. Lehrer Henschel hat in Lichtenberg Ehrlich nicht für gewalttätig, sondern für einen rührigen Menschen gehalten, der nach Ausweis der Akten allerdings zum Umhertreiben geneigt habe. Im Weiteren erklärte Breithaupt auf Befragen des Vorsitzenden, er gebe zu, dass er dem Zögling Karnal wegen Flucht durch Engels 50 Peitschenhiebe habe geben lassen und dass Karnal noch mehrfach und von ihm selber geschlagen worden sei. Aber es sei ausgeschlossen, dass er ihm, wie die Anklage behauptet, einmal 50 Stockhiebe gegeben habe. »Ich nehme«, sagt er, »ja ganz gerne auf mich, dass ich 20, auch 25 Stockhiebe gegeben haben kann, aber über 25 niemals. Für Karnal, der ein flinker Junge sei, habe er immer eine besondere Sympathie gehabt und es habe ihm immer wehgetan, wenn Karnal gezüchtigt werden musste. Karnal habe ihm einmal unmittelbar nach einer Züchtigung gesagt, »Herr Pastor, ich danke Ihnen, ich habe es verdient, ich will wieder artig sein.« Als er Zweifel äußerte, habe Karnal erklärt, »Herr Pastor, ich wette mit Ihnen um eine Kiste Zigarren.« Breithaupt versicherte, er habe überhaupt zu seinen Jungen, mit wenigen Ausnahmen, in einem durchaus vertraulichen Verhältnis gestanden. Brosinski bestritt, dass er bei einer Abstrafung Karnals mitgeschlagen habe. Er habe ihn nur gehalten, um ihn am Entweichen zu hindern. Zögling Karnal, der alsdann als Zeuge erschien, bekundete, es sei ihm in Milchen immer schlecht gegangen. Er wurde mehrfach geschlagen, im Besonderen nach dem Fluchtversuch mit Ehrlich und Winkler. Bei der Wiedereinlieferung habe Breithaupt auf dem Wege von Milchiner Bahnhof nach der Anstalt mit seinem Spazierstock immer von oben runtergehauen, auf den Kopf und überall hin. Bei einer Abstrafung, die Engels in Breithaupts Auftrage an ihm vornahm, sei er vor Angst unter einen Tisch geflüchtet, aber Engels habe immer weiter auf ihn eingehauen. Ob hierbei Brosinski mitgehauen habe, wisse er nicht. Breithaupt habe ihn allerdings gern gehabt. Auch habe er dem Pastor tatsächlich mal gesagt, »Ich habe die Prügel verdient.« Als der Vorsitzende fragte, es sei am Ende wohl nicht so böse in Milchit gewesen, brach Karnal plötzlich in Tränen aus. Vertreter der Staatsanwaltschaft, Assessor Dr. Simon, »Sie sind wohl überhaupt nicht gerne in einer Anstalt?« Zeuge, »Nein.« Assessor Simon, »Wie oft sind Sie schon weggelaufen?« Zeuge, 12 Mal. Es wurde aus den Akten festgestellt, dass Karnal schon früher aus der Anstalt Rohkitten einmal seinen Eltern geschrieben hatte, »In der weiten Welt kann aus mir nichts werden, wenn ich nicht bei euch bin.« Lehrer Henschel bezeichnete Karnal als keineswegs bösartig, vielmehr als ganz zugänglich, zugänglich aber auch dem Schlechten. Aus der ihm verderblichen Nähe Berlins habe man ihn wegbringen wollen, darum sei er nach dem abgelegenen Mielchen überwiesen worden. Vorsitzender: Haben Sie dem Pastor Breithaupt gesagt, dass es ein von Freiheitsdrang beseelter Junge war? Zeuge: Die Akten sind wohl mit nach Mielchen gegangen. Zögling Ehrlich schilderte jene Züchtigung, bei der Karnal sich unter den Tisch flüchtete. Schon vorher sei er vom Stuhl gefallen, so dass er mit dem Kopf auf den Fußboden schlug. Wrobel habe mit dem Gummischlauch zugehauen. Ob auch Brosinski dabei einen Gummischlauch gehabt habe, wisse er nicht. Angeklagter Schüler: Karnal sei immer ein sehr gewandter Schauspieler gewesen und könne sich sehr verstellen. Sachverständiger Dr. Selig: Er habe gegen Karnals Glaubwürdigkeit keine Bedenken. Er habe ihn auch körperlich untersucht und dabei Narben gefunden, nicht nur auf dem Gesäß, sondern auch auf der Vorderseite des Oberschenkels. Offenbar habe die Peitsche mit ihrer Spitze so weit herumgereicht. Staatsanwalt Dr. Rainer: Ich vermute, dass die Peitschen unten geknotet waren. Breithaupt bestritt das. Bei dem Fall Winkler handelte es sich um 8 Akte der Körperverletzung und eine Freiheitsberaubung, die dadurch begangen sein sollte, dass Winkler im Keller eingesperrt und mit der großen Kette angeschlossen wurde. Breithaupt bezeichnete Winkler als einen sehr aufsässigen und ganz verlogenen Burschen. Schon bei seinem ersten Eintreffen in Mielchen habe er sich herausfordernd benommen. Als Breithaupt ihn bewillkommnete mit der Frage: Bist du der Max Winkler, von dem in den Zeitungen stand, dass er wegen Raubmordverdachts verhaftet worden war? Habe Winkler ihm höhnisch geantwortet: Jawohl, der bin ich, und das kann ich mir leisten. Winkler ist tatsächlich mal unter diesem Verdacht festgenommen, aber sofort wieder freigelassen worden, weil sich seine vollständige Schuldlosigkeit ergab. Nach dem Fluchtversuch habe Breithaupt ihn bei der Wiedereinlieferung begrüßt: Na, da bist du ja. Da Winkler unverschämt geantwortet habe: Na Mensch, was machst du denn? Habe er ihm in seiner aufwallenden Erregung einen Stockhieb auf die Schulter geben wollen, der unter das Auge getroffen habe. Dass er bei anderer Gelegenheit Winkler wegen einer Kirsche habe prügeln lassen, bestreite er. Da werde es sich wohl um einen anderen Anlass gehandelt haben. Obst sei für die Zöglinge in Fülle vorhanden gewesen, Winkler sei aber wegen seines Verhaltens von Vergünstigungen ausgeschlossen worden. Nach seiner ersten Flucht sei Winkler im Keller eingesperrt, aber nicht mit der großen Kette geschlossen worden. Diese sei ja erst vom Bezirksamt Witkowo geliehen worden, nachdem Winkler mit einem Selbstmordversuch gedroht hatte. Es sei unwahr, dass Winkler 6 Tage im Keller bei Wasser und Brot habe aushalten müssen. Es sei auch unwahr, dass er dem Winkler einmal 25 Hiebe auf die Fußsohlen habe geben lassen. Bestraft sei Winkler auch mal worden, weil er nachts die Arrestzelle beschmutzt hatte, damit der Urin durch die bretterne Decke in den darunter befindlichen Schlafraum 2 Aufseher fließen sollte. Vorsitzender: Wie viel Hiebe waren es? Angeklagter: Ich entsinne mich nicht. Vorsitzender: Da werden es wohl 50 gewesen sein. Angeklagter: Die werden's gewesen sein. Angeklagter Wrobel: Ja, der Herr Pastor sagte, zählen Sie ihm 50 über die Jacke. Das tat ich. Breithaupt bemerkte noch, er bestreite, dass er dem Winkler einmal 100 Hiebe habe geben lassen. Über 50 habe ich nie angeordnet. Engels bestritt ebenfalls, dass Winkler 100 Hiebe erhalten habe. Vorsitzender: Wendland und Riemschneider haben bei dem Untersuchungsrichter angegeben, dass es 100 waren. Engels: Davon weiß ich nichts. Vorsitzender: Es ist Ihnen wohl nicht mehr in Erinnerung, weil Sie sich dabei in die Arbeit geteilt haben. Engels schwieg. Wendland erklärte, damals habe er im Gefühl des Hasses gegen Breithaupt so gesagt. Mehr als 50 seien es allerdings wohl gewesen. Dem Winkler habe man übrigens 200 geben können, ohne dass es etwas ausmachte. Riemschneider: Ich weiß mit Bestimmtheit, dass es 100 waren. Engels und Wrobel gaben sie. Winkler hat im Übrigen gern gearbeitet. Dagegen erklärte Wendland, der Winkler länger in seiner Kolonne hatte, letzteren für böswillig. Schüler nannte Winkler verlogen, er besitze außerdem große Verstellungskunst. Auch Brosinski äußerte sich ungünstig über Winkler. Ende von Abschnitt 26. Aufgenommen von Ricarda Detmold.